Kamera. Die Kamera läuft. Zeuge der Geschichte, Prager Fenstersturz. 10-1, die erste. Meine verehrten Fernsehzuschauer, wir alle kennen doch, nicht wahr, diese verhängnisvolle Geschichte von Ursache und Wirkung, mal philosophisch gesagt. Oder, wenn ich vielleicht volkstümlich etwas klarer erklären soll, wenn ich morgens um 8.03 Uhr, jetzt mal nur angenommen, meinen Wagen besteige, um zur Arbeitsstätte zu eilen, und es passiert mir um 8.05 Uhr, dass ich aus was für Gründen auch immer, das mag dahingestellt sein, den Briefträger überfahre. Ich meine, so traurig das natürlich ist, so frage ich mich dann aber, warum hat das Schicksal nun gerade dem Briefträger diesen Streich gespielt? Ich meine, hätte ich zu Hause noch meine Brille gesucht und mich dadurch verzögert, wäre erst um 8.05 Uhr gestartet, dann wäre dem Briefträger nichts passiert, denn dann hätte der ja längst die Straße überquert gehabt. Ich war dann, hätte ich vielleicht die Zeitungsfrau erwischt oder einen älteren Herrn, die hätte ich dann überfahren, aber darauf brauchen wir uns ja auch in diesem Zusammenhang gar nicht festzulegen. Jedenfalls aber, und darauf will ich hinaus, war die Tatsache, dass ich an diesem Morgen meine Brille rechtzeitig fand, gleichzeitig Ursache für das Missgeschick des Briefträgers, nicht, also dieses Postboten. Und meine verehrten Zuschauer, diese Kausalität, wie wir Wissenschaftler so gern sagen, dieser Folgezusammenhang von Ursache und Wirkung, nicht wahr, den wollen wir uns heute auch einmal unter die Lupe der Geschichte nehmen. Und ich habe Ihnen wie immer ein Bild mitgebracht, das zeigt hier eine Szene aus dem Jahre 1618. Nicht wahr, da wurden in Prag zwei Herren aus dem Fenster geworfen. Wir sehen da links, nicht wahr, der eine kippt gerade hinten über, das ist da sehr, sehr nett dargestellt. Und auch der zweite, der ist wohl der nächste, der dran ist, der deutet aber durch sein Sträuben an, dass ihm bei der ganzen Angelegenheit wohl gar nicht so sehr wohl ist. Jedenfalls, wir wollen nun einmal einen der Herren im Hintergrund als Zeugen der Geschichte und dieses Ereignisses da, den wollen wir befragen, was sich denn nun kausal, ne, Sie verstehen, aus dieser Rauferei am Fenster da alles entwickelt hat. Ja, also kausal hat sich entwickelt ja, ein ganz schöner Käse. Und zwar hier durch ein Fenster hier ins Schloss. Ne? Das war ja nun gar nicht der Sinn der Sache. Aber bitteschön, jetzt haben wir den Salat. Aber hatte ich doch selbst gar nichts zu tun mit dieser Keilerei. Ich bin ja eigentlich Briefträger von Beruf. Ich bin oben von Westfalen weg und hatte hier einen Eilbrief hergeritten. Ich 5 Wochen unterwegs, ich war noch 8 Tage bei meinem Schwager zu Besuch oben in Sachsen. Aber bitte, wissen Sie, nichts von weiter sagen, ich war so was ja in der Zeit nicht gern gesehen wird. Ne? Naja, aber jedenfalls, wie ich hier ankam, nicht an diesem Prager Schloss, nicht, da ging der Tremidemi los. Gucken Sie mal hier, wie das alles so aussieht. Gehaust haben sie mit der Wilde, ne? Ja, und zwar haben die doch hier in Böhmen, außer der richtigen Menschen, auch noch diese sogenannte Protestanten. Nicht, oder böhmische Brüder, sagen sie auch für. Und die haben das alles schriftlich von Kaiser, nicht, mit Siegel, Friedrich Wilhelm drunter, dass diese Leute auch leben dürfen, nicht als Protestanten. Und ja, diese Großzügigkeit von ihren Herrschern, nicht, haben sie wohl ein bisschen den falschen Hals reingekriegt, dachten sie, das wäre wohl auch alles so gemeint, wie da geschrieben stand, nicht, und dadurch kam dieses ganze Missverständnis. Und zwar hatten die an Kaiser einen Brief geschrieben, nicht, nach Wien, wo der zu Hause ist, wohl irgendwie für zum Beschweren, wollten sie da was vorbringen, nicht? Und der Kaiser hat bisschen kiebig zurückgeantwortet, oh, sie sollten mal besser die Klappe halten, ne? Und jetzt sagten die auf einmal, Moment mal, Kollegen, nicht? So eine kiebige Antwort, nicht? Das würde doch Ihre Majestät da gar nicht ausstoßen, nicht? Oder, nicht wahr? Wer weiß denn, ob der unser Brief überhaupt gekriegt hat? Ja, vielleicht ist der von diesem kaiserlichen Statthalter hier, nicht? Haben sie dem gar nicht weitergegeben, nicht, dass der hier abgefangen ist und haben die uns die Antwort eingeborgt. Und jetzt kamen sie den Tag also angesaust hier wie die Wilden, nicht, haben diese Stadthalter, nicht, oder Hofräte, was sie da waren, nicht, Martinetz und Slavata hießen die, nicht, haben sie so einen Wisch unter der Nase gerieben, sagten sie, hier bitte jetzt mal Butter bei den Fische. Nicht, was ist los? Nick, und dann haben sie die zwei an Schlawittchen. Nick, und hier durch diesem Fenster hier runter und ab ging die Post. Nick, und weil sie gerade mal so schön bei waren, nicht, haben sie da den Geheimschreiber auch noch, nicht? Also alles wegen dieser Gewissenssachen, nicht? Oder religiöse Angelegenheiten da. Ja, nun ist das ja hier 80 Fuß hoch, nicht? Oder sogar tief, ne? Also 27 Meter sind die Herrschaft nach unten geplumpst. Nee, und war doch ein Glück, dass unten so eine Müll, also nicht Müllkippe, wie sagt man so, ja, richtig so eine Jauche, Misthaufen, nicht, war da und sind sie reingeplumpst, nicht, und haben sie sich nicht ganz so schlimm wehgetan, nicht, aber denn, die Füße in die Hand genommen und losgepäst wie der Affen, die drei, ne? Junge, Junge, die böhmische Brüder haben noch hinterhergeballert mit den Pistolen, nicht, alles wegen den Glauben, aber hat nicht geholfen. Ja, jetzt der Kaiser, nicht, wie der das gemeldet kriegte in sein Wien, nicht, da war aber der natürlich der Bart ab, sagt er, jetzt hätte er aber die Schnauze voll von diesen Protestanten, nicht, und 27 Meter, das wäre aber zu viel für seine Leute zum Runterschmeißen. Nicht, und also jetzt wird nicht mehr gefackelt, wäre der Ofen aus, nicht, sagt er, das wäre ja bei ihm sowieso alles nur Gutheit gewesen. Nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, und wird er jetzt eben mal diesen 30-jährigen Krieg anfangen, nicht? Da würden sie aber ein Exempel, nicht, das Hören und Sehen vergehen täte. Ja, und bitte alles wegen diesem Fenster hier, muss man mal vorstellen, ne? Nun, ist ja so, das gibt ja Leute, nicht, die meinen, dass das auch wohl sowieso gekommen wäre, nicht, weil des Menschen Schicksal ja in den Sternen da vergraben läch, nicht, oder also alles schon, wie soll ich sagen, nicht, wenn einer geboren wird, nicht, am ersten Tag wüssten die Sterne schon Bescheid, was mit denen los ist, nicht, und Gastronomie nennt man das, nicht, und da könnte eben kein Mensch gegen anstinken, nicht, meinst du, wenn der Jupiter jetzt mit der Venus da zugange ist, nicht, und der Mars wirft so einen Knüppel zwischen die Beine, ja, da gäbe eben Krieg, nicht, ob da nur ein paar Leute durch ein Fenster gefeuert werden oder nicht, nicht, das ist also die Sterne egal, nicht, da nehmen die sich nichts von an, nicht, und, naja, ich weiß es aber nicht, gucken Sie mal, wenn ich jetzt, meinst du, alle gescheuert kriege, nicht, sicher kann sein, dass ich dann ja auch Sterne sehe, nicht, aber dann tue ich doch nicht wegen dieser Sterne zurückhauen, nicht, sondern wegen dieser Ehren, kränkende, nicht, diese Beleidigungssache, nicht, da, also, deswegen tue ich, weil ich da so empört bin, nicht, und ich glaube, das war mit dem Kaiser dieselbe Angelegenheit, nicht, wenn die Protestanten diese Leute nicht gerade durch diesem Fenster hier, nicht, so hoch da runter, nicht, wenn sie meinetwegen Parterre rausgekippt hätten, ja, das waren nur 4-5 Meter, nicht, dann wäre der Kaiser vielleicht auch schon mit einem 5-jährigen Krieg zufrieden gewesen, ne? Ich meine, kann doch sein. Na, schön, es kommt eben immer auf die Optik an. Nicht wahr, meine verehrten Zuschauer, aber ich glaube, wir sehen, die Geschichte ist manchmal wie ein Kartenhaus. Da ruft man nur ganz leise hinein, nicht wahr, und schon hallt es aber auch mit einem Donnern wieder heraus. Eines jedoch sollten wir uns, glaube ich, hinter die Ohren geschrieben sein lassen, ob wir nun in einem Hochhaus leben oder ob wir Autofahrer sind. Es ist immer gefährlich, wenn man größere Gegenstände aus dem Fenster wirft. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke, Licht aus! Hoffentlich habe ich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen getreten.